Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krenest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise heute auch mal wieder mit einem Bundesthema, weil der Johannes Thon ist bei mir. Stell dich am besten noch mal ganz kurz vor für die Millionen Hörer, die dich noch nie gehört haben. Ja, ich bin Johannes Thon, besser bekannt unter Duesenberg, auf Twitter @Duesenberg_unterwegs. Unter Duesenberg findet man mich auch im Wiki und das, was ich mache, speziell auch für die Piraten natürlich. Und ich bin der Sprecher der Kulturpiraten und das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Genau, und deswegen haben wir uns heute getroffen, weil wir hatten ja schon vor ein paar Wochen einen Podcast, wo wir aufgerufen haben, Kulturpiraten aller Bundesländer, vereinigt euch. Und du wolltest jetzt einfach mal berichten, wie viele denn da gekommen sind und was ihr bisher geschafft habt. Also wir haben über 30 Kulturpiraten und haben es auch tatsächlich geschafft, aus jedem Bundesland mindestens einen dafür begeistern zu können. Momentan sind die kulturpolitischen Schwergewichte der Landesverbände, einfach weil sie schon eine entsprechende Programmatik verabschiedet haben, dabei auch aus diesem Untergrund heraus Bundespositionen zu entwickeln mit den anderen natürlich, weil wie bei allen föderalen Hoheiten, speziell aus der Kulturhoheiten der Länder, nur funktionieren, wenn unter dieser Prämisse alle anderen Landespositionen vereinbar sind. Nordrhein-Westfalen hat ein starkes Programm, das macht die Ellen Nördinger. Für Berlin ist das der Edmund Pieper, da haben wir auch schon ganz tolle Programmatiken. In Bayern ist es die Tina, ich weiß gerade den Nachnamen nicht. Und es kann auch durchaus sein, dass ich jetzt irgendeinen Landesverband mit kulturpolitischer Programmatik vergessen habe, weil es einfach noch nicht weiß. Aber wir haben uns also sehr schnell, sehr stark aufstellen können. Das finde ich sehr beeindruckend. Wir haben auch festgestellt, dass es mehr als nötig war, diese Kernthematik, die für die Piraten sehr wichtig ist, auch aufzufassen. Und wir haben im Liquid Feedback eine Initiative gestartet, dass wir dort einen eigenen Themenbereich bekommen. Das ging auch sehr gut aus. Und wir fangen nächste Woche an und werden die ersten Anträge in die Antragsfabrik. Du bist wieder weg oder ich fliege gleich wieder? Also ich war jetzt gerade fertig mit dem, was ich gesagt habe. Okay, dann habe ich das noch nicht verstanden. Komisch, komisch. Ja, warte mal, ganz kurz sortieren. 1, 2, 3. Die ersten Anträge in die Antragsfabrik einbringen. Heute 23.59 Uhr ist, soweit ich das richtig habe, Einsendeschluss für BPT Bochum. Also BPT Bochum kommt noch nichts von den Kulturpiraten. Folge ich das gerade richtig? Ja, das folgerst du absolut richtig. Für Bochum hatten wir uns das auch noch nicht so großartig auf die Fahnen geschrieben. Was ich noch hoffe, ist, dass wir vielleicht zu Bochum einen kleinen Flyer zusammenkriegen. Jetzt nicht aufwendig, aber so ein Handzettel, sag ich jetzt mal, den wir da teilen können, wo nochmal kurz hier, hey, wir sind die Kulturpiraten und dieses und jenes treiben wir und da findest du das und das über uns. Weil wir wollen jetzt nicht anfangen mit der Qualität zu schludern, weil wir jetzt dann noch ganz schnell irgendwas da jetzt in Bochum haben wollen. Noch dazu ja die Wahrscheinlichkeit, dass es dann drankommt, ja auch eher gering ist. Dafür ist das Thema letztlich zu wichtig. Mir ist auch wichtig, oder sogar wichtiger im Moment, dass die Kulturpiraten auch nach innen stark wirken und um den der Piraten zu vermitteln, hey, wir sind alles kulturaktive Wesen, jeder Mensch ist das und auch du als auch und du ganz besonders, weil die Piraten sind auch eine Kulturpartei. Die Kulturpolitik ist ein ganz wesentlicher Aspekt piratiger Arbeit. Das findet sich ja in ganz vielen interdisziplinären Bereichen, wie zum Beispiel im bedingungslosen Grundeinkommen, die Geschichte der Sozialpolitik. Da ist ja die gesellschaftliche Aspekten unterlegt. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann geht es um Transparenz, ganz klar, in den Förderlandschaften. Fehlt das hinten und vorne mit der Transparenz? Also das heißt, in der Kulturpolitik finden sich sehr viele piratenpolitische Grundlagen ein. Ja, und euer, ich sag mal, weiß nicht, ob es der größte, aber ein guter, wo es euch jetzt gelungen, gerade heute, am 26.10., bezüglich der GEMA, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Kannst du das nochmal kurz erläutern, was da heute war? Ja, gerne sogar, weil es ist mir sehr wichtig. Andersrum, ich habe mich dann tatsächlich geärgert, dass es heute gerade diese Geschichte überlagert wird. Bruno Gramm, unser Urheberrechtsbeauftragter, hat die Möglichkeit bekommen, zu der GEMA-Tarifreform vor dem Patentchen zu sprechen. Man muss wissen, das in Anführungszeichen zuständige Gericht für GEMA-Streitigkeiten ist als Schlichtungsstelle des Patent- und Markenamt in München. Es gibt verschiedene Beschwerden dort anhängig über die geplante Tarifreform der GEMA im kommenden Jahr, die ja teilweise wirklich über die Gebühr da rausschießt. Und wir haben dann tatsächlich die Möglichkeit bekommen, in Person von Bruno, dort unsere Positionen, Vorschlägen, Alternativen und Ähnliches einzubringen, vorzustellen, angehört zu werden. Und das hat dann auch gezeigt, dass die Positionen der GEMA doch eher schwach sind. Und Bruno ist es gelungen, er ist da ja auch sehr gut im Thema und auch rhetorisch sehr fit und auch präsent als Person, da noch mehr dran rumzunagen, das mehr zu unterhöhlen, sodass die Wahrscheinlichkeit, die Tarifreform zurück, halt doch gestiegen ist. Und wenn man jetzt noch betrachtet, dass wir die Petition zur Abschaffung der GEMA-Vermutung auch locker mit über 60.000 Petitenten in den Petitionsausschuss gekippt haben, zeigt, dass wir tatsächlich da wirken und wir es schaffen, diese Themen sehr breit den Leuten nahezulegen. Und da haben wir alle dran gearbeitet. Ich für meinen Teil habe ein kleines Video gemacht, in dem ich diese Problematik erkläre. Ganz viel getwittert. Und dann gab es ganz viele Blog-Einträge, wo das erklärt worden ist. Und das hat halt gezeigt, Piraten wirken. Also, um das mal polemisch zusammenzufassen, an diesem Tag, der von blöden Personalentscheidungen überschattet sein wird, haben die Piraten es geschafft, in einem ihrer Kernthemen quasi den anderen Leuten dermaßen zu zeigen, dass unsere Positionen gut sind, dass es nur so im Karton gerappelt hat. Ja, kann man so sagen, ganz klar. Ich wollte das jetzt mal ein bisschen platter ausdrücken, Entschuldigung. Ja, ich eben nicht. Ach nein, muss auch einfach mal sein. Wir wissen, unter uns, mich ärgert es einfach total, dass für Bochum nicht nur von den Kulturpiraten, von vielen, vielen, vielen Piraten so verdammt viel gute Arbeit gemacht wird. Und das wird immer durch irgendwelchen Blödsinn, die Presse ausgrabt, hervorkitzelt, weggewischt. Das finde ich so ärgerlich für alle Leute, die da mit so viel Herzblut dran arbeiten, dass die Belohnung dafür quasi nicht mal eine Fußnote ist. Ja, das ist richtig. Also mit der Wahrnehmung von Leuten aus der Basis, da tun wir uns tatsächlich alle noch sehr schwer. Es ist aber auch möglich. Also man muss natürlich auch ein bisschen die Kanäle kennen. Ich habe zum Beispiel in der Flaschenpost einen Artikel geschrieben über die GEZ-Thematik Kulturpiraten heraus, die sich also auch diesen medienpolitischen Themen annehmen. Und der wurde tatsächlich sehr beachtet. Und über diesen Artikel, das war für mich das eigentlich Spannende, habe ich sehr viel Material zugespielt, auch vom politischen Mitbewerber Material zugespielt bekommen, was uns Einblicke erlaubt, die wir so vielleicht gar nicht bekommen hätten. Ja, also es geht schon, aber man muss da tatsächlich sich selber auch da auch in seiner Erwartungserhaltung ein bisschen hinten anstellen. Natürlich habe ich mich gefreut, dass es einige E-Mails gab, die gesagt haben, hier tolle Artikel oder dass er geflattert wurde und ähnliches mehr. Das motiviert einen natürlich dann schon, weil man dann sieht, okay, das wird wahrgenommen und es wird auch honoriert. Das funktioniert aber leider Gottes nur in eher überschaubaren Themengebieten. Jemand, der jetzt ein sehr komplexes Wirtschaftsprogramm entwickelt hat und das vortragen will, das an den Mann zu bringen, an den Resultaten zu bekommen, weil die Auseinandersetzung mit jedem Thema bedarf ja von jedem Einzelnen auch eine gewisse Motivation, das zu tun. Das sind ja auch Lernprozesse. Ich muss mich mit einer neuen Thematik auseinandersetzen. Ich kenne vielleicht nicht alle Begriffe, muss mal was nachschlagen, muss mal dieses Thema also erarbeiten. Und da die Leute zu motivieren und bei der Stange zu halten, ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer. Und das ist eigentlich dann auch wieder eine Sache, die der Gesamtverantwortung der ganzen Piraterie da irgendwie unterliegt. Und wenn dann natürlich strukturelle und personelle Querelen dazukommen, fällt das umso schwerer. Und das ist auch eine Situation, in der wir auch mit unserer kulturellen Programmatik früher oder später, weil es wird immer komplexer, zum Beispiel die Digitalisierung des deutschen Kulturgutes, was ein Bundesthema wird für uns, ist auch sehr komplex, weil das auch viele interdisziplinäre andere Sachen berührt. Da werden wir uns da nicht. GZ ja nun mal eine Sache ist, die jeder mit zu tun. Da hat jeder direkt ein klares Feindbild, so ähnlich wie bei der GEMA. Das ist da dann nicht so. Also da ist noch viel zu leisten. Und ich kann eigentlich nur den Leuten sagen, hey, Augen zu, durch, wie sage ich immer so schön, lächeln und winken. Und wenn man dann halt mal dann halt ein Lob oder Anerkennung bekommt, sich dann halt doppelt und dreifach darüber freuen. Genau, das ist nicht ermutigen lassen, nicht bange machen lassen. Man sieht, es wirkt und ja. Gut, du hast jetzt schon angesprochen, GEMA, GZ, Digitalisierung. Kannst du uns da so ein bisschen den Diskussionsstand bundesweit ein bisschen zu sagen? GEMA ist klar, aber jetzt zum Beispiel GZ. Ja, also GZ haben wir wirklich sehr, sehr viel gesammelt und auch bekommen. Der Standpunkt ist natürlich der, dass die GZ als Institution, das war auch der Schwerpunkt von meinem Artikel, die GEZ mit 42 Millionen Datensätzen, und zwar verifizierten Datensätzen, über die größte Datenbank in Deutschland über die Bürger verfügt, weil da kommen ja nicht nur jetzt Bürgerdaten von Einzelpersonen dazu, sondern auch von Unternehmen, Gewerben und Ähnliches. Dafür gibt es dann einen einzigen Datenschutzbeauftragten, der ist dann noch in irgendeinem Fachbeirat versteckt. Das heißt also, diese nicht rechtsfähige Verwaltungsstruktur, also letztendlich Behörde, hat noch nicht mal einen einheitlichen, Verantwortungsbereich für die Führung, sondern das verteilt sich auf die Intendanten der einzelnen Sendeanstalten. Das heißt, wenn du da eine Beschwerde hast gegen eine nicht rechtsfähige Behörde, weil es ja ein Verwaltungszusammenschluss ist, rennst du da vom Ästle zum Stöckle, und das ist sehr, sehr gefährlich, und da fehlt jedwede Transparenz. Und der nächste Punkt ist, dieser Aufsichtsrat setzt sich aus, das heißt, das habe ich so schön in dem Artikel geschrieben, das ist wie wenn du Klein Fritzchen und Erna die Aufsicht über einen Bonbonladen überlässt. Da findet tatsächlich keine echte parlamentarische Überwachung statt oder Kontrolle statt, sondern das ist ein sehr geschlossenes System, wo auch das Parteibuch eine Rolle spielt, wo auch ganz massiv auf die Medienlandschaften Einfluss genommen wird, wie der letzte Fall da in Bayern mit der CSU ganz gezeigt hat. Das ist jetzt nur ein Fall, der aufgefallen ist. Es gibt mit Sicherheit da noch mehr Geschichten, wo da direkt oder indirekt Einflussnahme genommen wird. Speziell hier in Rheinland-Pfalz haben wir es mit dem bayerischen Nachrichtenmagazin Monitor ja selber erlebt, wo sie uns da mit Gewalt versucht haben, in irgendwelche rechten Ecken zu stellen, was ihnen aber dann Gott sei Dank nicht gelungen ist. Das heißt, es ist ein Ding, da muss erstmal die GEZ als Institution sehr, sehr, sehr, sehr kritisch betrachten. Über die GEZ driftet ja ganz schnell in die Qualitätsdebatte ab. Nach dem Motto, wieso soll ich jetzt den lustigen Musikantenstadel alimentieren? Der interessiert mich einen Scheiß. Oder wieso verdient jemand wie Günther Jauch pro Sendeminute 2.800 €? Diese Dinge muss man halt einfach mal krass hinterfragen. Dann kann man auch die Format- und Qualitätsdebatte führen. Aber hier gilt es einfach zu schauen, wie sieht es mit der Transparenz aus? Wie wird das kontrolliert? Gibt es Berichte? Was kann man machen? Wie ist der Bürgerauftrag an den Staatsmedienvertrag innerhalb der neuen Gegebenheiten, die die moderne digitale Welt jetzt nun mal auch stellt, überhaupt geregelt? Ist das noch zeitgemäß? Muss man das neu hinterfragen? Und das sind ganz klare Aufgaben der Piratenpartei. Das ist ein Kernthema. Natürlich kann man auch sagen, die GEZ ist überflüssig geworden durch die Haushaltsabgabe. Das ist ja eine Art Steuer. Aber wir wollen auch kein Staatsfernsehen, aber er geht doch schon so ein bisschen Staatsfernsehen. Also wie kann ich eine freie, informative Medieninstitution installieren, die diesen aufrecht wird? Und warum ist es nicht möglich, dass zum Beispiel auch privat werbefinanzierte Formate wie das lustige Musikantenstadel die öffentlich-rechtlichen Kanäle läuft. Das sind die Fragen, die wir gerade stellen. Da gibt es halt eben schon ganz gute Positionen. Manche sind auch ein bisschen unterschiedlich. Wir alles gesammelt, das sind wir am Sichten und wir werden dann nächste Woche daraus auch einer der ersten Anträge dann polieren. Ja, wenn ich das höre, was du über die liebe GZ erzählst, also das ist ja, ich habe mich da selber nie mehr beschäftigt, ich kenne halt nur die guten Jungs, die immer bei uns über den Flur geschlawenzelt sind im Studentenwohnheim. Das ist heftig, da muss was getan werden, hast du recht. Also ich bin, habt ihr schon irgendwie eine grobe Richtung, wo es hingehen soll? Oder möchtest du dazu nichts sagen? Nee, die noch grobe nicht. Nee, die grobe Richtung muss ja auch mit unseren Grundsatzprogrammatiken vereinbar sein. Also die grobe Richtung ist Transparenz, Bürgerbeteiligung, Demokratisierung dieser Medienlandschaften. Und man muss auch mal die Frage stellen, braucht man tatsächlich, also es gibt 10 Landessendeanstalten, es gibt das ARD, die sich ja im Schwerpunkt über die Sendeanstalten hält, aber auch die haben nochmal eine eigenständige Geschichte und dann noch den ZDF. Und das ist ein Budget von 7,5 Milliarden Euro im Jahr. Also jeder Bundesbürger zahlt im Schnitt 93 Euro im Jahr für diese Kiste. Das muss man hinterfragen. Und wie ist es zum Beispiel darum bestellt, dass schon öffentlich-rechtlich finanzierte Formate nicht länger als eine Woche im Internet zu finden ist? Wie sieht das aus mit Schulfernsehen? Was ist mit Bildungsformaten? Da liegt in meiner Meinung nach Schuld der Medienanstalt, die nur unzureichend erfüllt wird. Es gibt da schon tolle Formate, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, Nano ist zum Beispiel sowas, aber reicht das aus und in welche Altersrichtung geht das? Da ist meiner Meinung nach noch sehr, sehr viel zu tun, weil die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten haben nach meinem Dafürhalten sich immer mehr so Richtung Privat Sender orientiert und während die Privatsender dann so gänzlich ins mediale Nirvana abgedriftet sind, ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten wird nie etwas Kritisches über die GEZ kommen, wären sie auch schön blöd. Und die privaten Anstalten halten sich da auch eher zurück. Nicht zuletzt deswegen, weil sie auch gar nicht die Formate für so eine Thematik haben. Das sind wir jetzt dann doch mitten in der Qualitätsdebatte. Es gibt ganz tolle Dokumentation von den dritten Sendern, aber von den privaten Sender arbeitet doch keiner ein Jahr an einem Format. Wenn die eine Woche an irgendwas arbeiten und schnell was zusammengeflickt haben, dann ist das schon viel. Da haben die auch überhaupt gar kein monetäres Interesse daran. Das heißt also, die damals auch vielleicht ein bisschen erhoffte Gegenposition zu den öffentlich-rechtlichen Sendern, das findet überhaupt nicht statt. Das sind zwei vollkommen getrennte Medienwelten und wenn ich mir dann anschaue, was da so über RTL oder sonst wo läuft, oh mein Gott, Kinders, da schlage ich doch die Hände über dem Kopf zusammen. Sowas gucke ich schon lange nicht mehr. Ja, gebe ich dir in allem vollkommen recht, aber was mir gerade wirklich brennend einfällt, ist, ich möchte dich, das sage ich jetzt auch gerne hier im Podcast, mit jemandem vernetzen demnächst, der genau unter dieser Problematik leidet, so wie ich das mitbekommen habe. Der hat, ich sag mal, eine Dokumentation gemacht auf eigene Kappe, die wirklich gut ist, die er aber nicht an die Medien rankriegt. Und zwar, so wie mir das erzählt worden ist, wird immer erst dann abgeblockt, wenn es wirklich die ersten Leute, mit denen er spricht, Reporter und sowas, alles, die finden dann immer total gut und auch die Ankäufer und sowas. Aber wenn es dann so in Richtung politische Entscheidungsgremien geht, da wird das abgeblockt. Wenn du da nichts gegen hättest, würde ich gerne mit dem vernetzen. Ja, gerne. Vielleicht fällt uns ja zusammen was ein, das über die doch starken Medienkanäle der Piraten zu drücken. Wer weiß. Ich habe ja da auch so die ein oder andere Beziehung. Manchmal sind zum Beispiel ausländische Sender so am anreinenden deutschsprachigen Ausland an solchen Formaten interessiert. Einfach mal, um dem Nachbarsendeanstalt ein bisschen ans Bein zu pinkeln. So. Ja, auch schön. Ja, da muss viel passieren. Ihr seid da fleißig dran, das höre ich gerne. Ich bin gespannt dann auf die Ergebnisse zur GEZ. Du hast es schon gesagt, maximal 4 Wochen bleiben die Inhalte der öffentlichen Rechten online. Was mich dann zu dem Thema, was du immer angesprochen hast, Digitalisierung führt. Was habe ich mir darunter oder was haben wir, die damit nicht täglich mit zu tun haben, darunter vorzustellen? Also auf Bundesebene hat man angefangen, das deutsche Kulturgut zu digitalisieren. Dazu zählt Literatur, bildende Künste, Noten, Musik, also alles, was man jetzt so ganz weit unter den Begriff Kultur fassen kann. Das ist grundsätzlich eine gute Sache, aber es laufen jetzt schon wiederum Bemühungen, diese Formate dann nicht kostenfrei dem Bürger zur Verfügung zu stellen, sondern mit einer wie auch immer gearteten Gebühr oder was weiß ich zu belegen. Das kann es natürlich nicht sein. Ein Kulturgut, das gehört uns allen. Das heißt, es ist eine Staatsaufgabe, eine Bringschuldstaat, tatsächlich zu dokumentieren und zur Verfügung zu stellen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. In Nordrhein-Westfalen laufen jetzt Bemühungen, dass es sogenannte Zwangsbelegexemplare geben soll. Das heißt also, wenn ich irgendetwas publiziere, muss ich da ein Belegsexemplar zur Verfügung stellen. In Rheinland-Pfalz gibt es das schon länger auf freiwilliger Basis. Also wir haben alles, was wir so an CDs und Schallplatten und so produziert hat, immer freiwillig dann hier der Bundesmedienanstalt zur Verfügung gestellt. Und die haben das dann dokumentiert. Es ist ein spannendes Unternehmen, ist auch mit ganz gut Geld wohl ausgestattet, aber da bin ich nicht so im Thema. Das macht die Tina aus Bayern, die ist da richtig fit drin. Und da werden wir mit einer schönen Position aufschlagen, auf jeden Fall. Ja gut, dann hoffe ich doch, dass die Tina aus Bayern dann, wenn ihr soweit seid, das Ganze auch hier mal vorstellt. Beziehungsweise die arbeiten gerade an einem eigenen Podcast. Vielleicht kann man da dann zusammenarbeiten. Ja, gerne, würde ich dir sagen. Supi. Was habt ihr denn sonst noch für Themen in der Kultur auf Pfanne momentan? Dann sind wir gerade dabei, den Kulturbegriff als solches nicht zu definieren, weil es gibt die Überlegung, dass jede Definition und jede Begrifflichkeit von Kultur anderen Menschen unter Umständen ein Stück Kultur nimmt, weil sie es anders betrachten. Also ich hatte eben schon mal gesagt, wir sind alles kulturell aktive Wesen. Auch wenn wir Kultur verbreiten, werden wir ein Teil dieses kulturellen Aspekts. Du sagst so, hör mal, ich war gestern im Kino, einen tollen Film gesehen, guck dir den an. Oder ich war gestern im Theater, also die Inszenierung kannst du dir schenken. Das sind ja auch kulturelle Ereignisse letztendlich, im Großen wie im Kleinen. Oder man leiht ein Buch aus oder wie auch immer. Das versuchen wir halt eben so zu definieren, dass wir Kultur keinerlei Definition unterwerfen, Abgrenzung an. Was ist denn jetzt Kultur oder was ist nicht Kultur? Und da leidet dann ganz bestimmt der Begriff oder das Genre der Alltagskultur, was einem ja sehr wichtig sein kann, drunter. Also man fährt im Auto, hört im Radio ein Lied, das ist total kitschig und mit Sicherheit und großartig kulturell wertvoll, aber es erinnert mich an die erste Freundin oder an einen schönen Sommer oder an eine schöne Reise und dann mache ich das lauter und summe mit und freue ich mich. Das ist auch ein kultureller Aspekt, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, es gibt Bands, die werden nicht unbedingt als kulturelle das Ereignis wahrgenommen, aber die gehen hin, unterhalten tausende Menschen 2-3 Stunden, die gehen glücklich strahlenden Auges nach Hause. Das ist auch ein kultureller Beitrag. Also deswegen wollen wir Piraten das in keinster Weise definieren und auch dahingehend wirken, die Kulturbegrifflichkeit von irgendwelchen Schranken zu befreien und Kultur. Wobei du gerade selber gesagt hast, dass das Lied vielleicht nicht kulturell wertvoll ist, dieses Kleine, was im Radio lief, dem die Person dann aber zum Lächeln bringt. Da war ja schon eine Wertung drin. Ist das also, ich stelle mir das schwierig vor, das wertungsfrei zu stellen. Das ist absolut schwierig. Das sage ich ja. Man ist ja selber in diesen Dingen gefangen. Also in Deutschland ist es speziell ja so, wir kennen die U-Musik und die E-Musik, also die Unterhaltungsmusik und die ernste Musik. Und allein den Begriff ernste Musik finde ich schon ganz furchtbar. So, wir hören jetzt eine lustige Suite von Chopin und so, du hast gelacht. Oh, das ist aber ernste Musik, da hast du nichts zu lachen. Ja? Also das ist totaler Mumpitz, was wir da unserer Kultur antun. Bin ich ja auch ein Teil von. Also mir ist das ja auch so eingebläut worden, deswegen rutscht mir das jetzt vielleicht so raus. Also da sieht man schon, dass jeder für sich Kultur ganz anders wahrnimmt. Es gibt ja auch kulturelle Aspekte, die man vielleicht jetzt gar nicht mal so als solches erkennt. Also was ist denn mit einem Trachtenverein? Oder tatsächlich einem Verein, der Karnevalsbrauchtum erhält oder so. Das sind auch kulturelle Aspekte, ja. Und da wäre ich ja schnell dabei zu sagen, um Gottes Willen, Karneval hier im Rheinland sowieso. Aber das sind auch tatsächlich Netzwerke, wo kulturelle Arbeit geleistet wird, ja. Das muss man einfach mal auch anerkennen. Und da muss man sich auch selber von befreien und mit einem Respekt entgegenbringen. Quasi nach dem Gusto über Geschmack kann man nicht streiten. Oder gerade vortrefflich streiten, je nachdem, wie man möchte. Richtig, und deswegen wollte es erst gar nicht. Schön. Ja, gut. Habt ihr sonst noch irgendwelche Punkte, die ihr bearbeitet? Ja, wir haben ganz viele Punkte noch, die jetzt natürlich im Schwerpunkt aus den Ländern auch noch kommen. Wie gesagt, den kulturellen Bildungsländern. hatte ich schon Förderung, Transparenz, Förderlandschaften, hatte ich schon gesagt. Ja, das sind so jetzt erstmal die Schwerpunkte, wo wir uns mit auseinandersetzen. Ich gucke aber nochmal flink auf die Seite, nicht, dass ich jetzt irgendwas vergessen habe, weil wir haben da so viele Sachen brainstorm-mäßig aufgefasst. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Seite der AG Kulturpolitik, weil das ist sehr, sehr viel. Was haben sie denn da geschrieben? Habe ich jetzt das richtige Pad? Ah, da geht es um Wettbewerbe, Stipendien, Kulturmärkte als solches. Kultur ist ein Menschenrecht. Dann gibt es zum Beispiel auch Vorschläge, Forderung eines existenzsichernden Stipendiums für freischaffende Künstler in Berlin. Es geht um Filmförderung, geht es auch ganz klar. Transparenz in den... Dann geht es darum, ob man eventuell einen Kulturpass auflegt, damit Leute, die sich vielleicht sonst eine Oper nicht leisten können oder so, damit auseinandersetzen können. Das sind alles schon ganz klare Vorschläge, in welcher Richtung das geht. Und wie gesagt, da kann ich nur sagen, wenn es wirklich interessiert, schaut auf die Seite Piraten. Moment, muss ich gucken. piratenpartei.de/AG-Kulturpolitik. Da haben wir schon sehr, sehr viel Material zusammengetragen. Wir haben in unserer Mailingliste, die auch im Sync-Forum zu sehen ist, einiges zusammengetragen. Also das wird jetzt wirklich schon den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier in die Details gehen würde. Ja klar, mir ging es auch nur darum, einfach mal so aufzuzeigen, in welchem großen Rahmen ihr euch bewegt und mit wie vielen Punkten ihr euch eigentlich wirklich beschäftigt, damit vielleicht auch jemand, der sich das jetzt interessiert, anhört, weil er sich für die Thematik interessiert, da den Weg zu euch findet, um dann halt auch mitzuarbeiten, ne? Von daher, also auf der AG Kulturpolitik-Seite findet man bestimmt auch die Kontaktdaten, über die man euch erreichen kann. Da steht alles, was man braucht, um da sich in das Thema einzubringen. Da sind also auch die Leute verlinkt, die Länder sind verlinkt. Das ist alles sehr übersichtlich gestaltet. Und wir haben auch ein sehr schönes Logo. Und da steht auch ein Link zu meinen Kontaktdaten. Da steht dann Sprecher der Kulturpiraten, Johannes Thon Düsenberg. Da kann man dann, also mich kann man natürlich gerne immer jederzeit zu dieser Thematik ansprechen. Freue ich mich natürlich sehr, wenn ich da Rede und Antwort stehen kann. Wo ich die Seite aber jetzt gerade habe, da schon mal zum Einstieg, wir haben uns eine Prämisse gestellt, also so quasi schon mal so eine Grundlage. Die AG Kulturpolitik setzt sich zum Ziel, allen Menschen die Teilhabe an Kultur ermöglichen, sei es als Kulturschaffende oder als Konsumenten. Kultur ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Politik Teilhabe gewährleisten. Die AG Kulturpolitik gibt sich dabei keine Definition für Kultur als solches vor und betrachtet alle ihre Erscheinungen gleichwertig. Ja, das ist doch ein super Schlusswort, oder findest du nicht? Ja, habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Ja, ich musste auch gerade überlegen, sagst du jetzt überhaupt noch irgendwas, oder? Nee, wirklich gut. Ich muss auch sagen, von dem ersten Podcast, wo du zur Mitarbeit aufgerufen hast, bis jetzt, es ist ein Riesenweg, den ihr gegangen seid. Ihr habt, was du so erzählt hast, viel aufgearbeitet. Und ich freue mich dann auf den übernächsten Programmparteitag, wann auch immer der sein wird, um dann die ganzen Sachen dann auch mal wirklich in der Gussform sehen zu können. Möchtest du jetzt noch irgendwas den Leuten da draußen sagen? Ja. Ja, wir sind fast 40, nee, wir sind 40 Kulturpiraten, die sich hier vernetzt haben. Und da sind noch nicht mal die erfasst, die sowieso schon kulturprogrammatisch in den Ländern als solches noch erarbeiten, sondern nur zum Teil oder nur quasi der Sprecher für dieses Land. Das heißt, Kulturpolitik ist ein ganz wichtiges Thema in der Zukunft für die Piratenpartei. Auf Bundesebene nahezu ein Alleinstellungsmerkmal, weil die anderen etablierten Parteien sich da nicht so gerne mit auf Bundesebene auseinandersetzen, weil sie die Kulturhoheiten der Länder natürlich nicht angehen wollen. Hat auch was ein bisschen mit den Sendelandschaften zu tun und mit den Förderungsstrukturen. Da gibt's also sehr, sehr viel. Zum Beispiel auch ist es ja so, dass gerade die Kulturförderung auf reiner Länderebene manchmal in Grenzgebieten auch zu Regionen führt, die kulturell vollkommen unbedacht sind. Nicht, weil sie jetzt das nicht hätten, sondern weil sie einfach nicht erfasst werden. Wir sind dabei, uns zu überlegen, ob man nicht eventuell auch Kultur Regionen länderübergreifend definieren soll, um das so zu fördern. Also es passiert da einiges. Aber das macht jetzt nur das schöne Schlusswort kaputt. Dankeschön. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Tschüss. Tschüss und jederzeit gerne. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.